FF-Flat ein, mit Schwung zur Session, Haufen Rap-Freaks, komm rein. Pumpen Texte, laufen Rap-Tracks, hier trumpfen Sätze, wie tausend Rap-Crews, Kunst-Connection. Kunst-Action wie zu wechseln, wir sind endlich aus dem Arsch gekommen. Wir rappen unsere Texte, wirken menschlich, diese Party-Bombe, wart ihr benommen? Habt ihr uns die Scheiße zugetraut? Mein Part in diesem Song ist der Beweis, dass bei uns nichts verstaubt. Verlauf, die Connection, die euch den Atem raubt. Täglich an Ideen schraubt, dann andere Wörter nehmen sich auf. Wir knacken unsere Leiter bis hoch zur Hall of Fame. Kinder singen unsere Songs jetzt schon zusammen, Martin. Das ist eine Liebe für die Kunstschmiede, ob im Kriege oder bei Nacht, ich beschütze diese. Also gib Acht, ihr macht Oberflächen Scheiß, doch wir arbeiten mit viel Fleiß, wie jeder weiß. Nicht schlecht, hä? Sie können ja den Coolen spielen, aber als ich hier das erste Mal reinkam, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ich weiß, dass Sie Talent haben. Das wusste ich schon, bevor Sie hier ankamen. Das ist unser Geheimnis. Erschlage Sie mit Nettigkeit. Was ist Ihr Geheimnis? Wir kommen schnell wie ein Raser, wir sind knackig wie eine Paprika. Dein Sound klingt wie eine Gurke, ist wie 80 auf der Autobahn. Du kannst mal schön nach Hause fahren und nimm gleich deine Kumpels mit. Ich sag, ja, heb den Finger, teil den Leuten deine Meinung mit. Sitting Glitter am Rad und geht auf schärfer ab auf Schuhe Schoten. Das auch noch im Sitzen, bringt mein Messages als Zeitungsboten. Klingt wie verboten, wenn die Noten wie gelobte Gebote. Der Connection Kampf erprobte durch die Boxen toben. Connection, alle haben den Pump und auch Satisfaction. Hört euch an und sagt, wie schmeckt's denn? Das ist Rap und sie kann's rück beim Namen nennen. Mit der Kunstschmiede lass ich die Phrasen brennen. Egal wie viel Liebe ich kriege, ich liebe die Schmiede. Sie ist meine Wiege, ich liege in ihr und ich fliege. Wenn die Kunst mich packt, bin ich satt wie die Ziege. Doch ich brauche das Blatt, damit ich das Pack besiege. Unsere Kunst verbreitet sich wie noch Feuer. Scheiß auf die Steuerdosen, auch so schon zu teuer. Dann noch die Reinigung für das Gemäuer. Lasst euch nicht erwischen von den ekligen Männern in Grün. Die versuchen antisozial eure Gedanken zu füllen. Na, was haltet ihr davon? Manche Menschen kommen damit nicht klar. Es wird sehr friedlich. Das entspricht genau meinem Gefühl.